Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 14 bis 15. Wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Gott segne dieses Wort. Vergebung. In diesem Bibeltext hier aus dem Matthäus-Evangelium lernen wir mehr über Vergebung und vor allem, was uns unser Jesus Christus lehrt, was Vergebung bedeutet. Und wie er beschreibt, ist es eben so, dass wir nicht nur vergeben sollen als Christen, aber vergeben müssen. Ja? Aber das heißt nun nicht, dass wenn uns Leute Böses tun, dass wir das tolerieren, sondern dass wir uns fernhalten und auch abwenden von Menschen, die das tun. Ja? Das hat damit nichts zu tun. Wir vergeben den Menschen zwar, aber wir wenden uns ab vom Bösen. Wir sind kein Bettvorleger, ja, in dem Sinne auch, aber wir vergeben und gehen weiter. Ja? Und die Vergebung ist eben hier wichtig, dass wir verstehen, dass eben das Böse uns in unseren Herzen nicht Wurzeln schlagen kann, wenn durch Vergebung. Also die Vergebung ist letztendlich, wie Jesus das sagt, wichtig für unsere persönliche Beziehung mit Jesus. Und daraus kommt es an, denn wir wollen in unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen und uns nicht an Unvergebung und Bitterkeit festhalten, sondern diese Vergebung wahrnehmen und Jesus das Versprechen hier wahrnehmen. Ne? Weil er sagt, wenn ihr denen vergibt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Gott segne dieses Wort. Ja? Es ist manchmal auch nicht so einfach, anderen zu vergeben. Es ist leichter, oft leichter, an Unvergebenheit festzuhalten. Aber es kommt einem so vor, dass das leichter ist. Letztendlich ist es aber eben nicht so. Und wenn wir manchmal dauert das ein bisschen Zeit, wir können das in eigener Kraft nicht tun, anderen vergeben oder auch uns selber vergeben. Und deswegen lädt uns hier die Bibel ein und Jesus lädt uns ein, in unserer persönlichen Beziehung uns an ihn zu wenden. Und sagen, ja, lieber Jesus, ich brauche deine Hilfe mit der Vergebung und bitte helf mir. Ja, und manchmal dauert das auch eine Zeit. Das geht nicht sofort über Nacht, ja. Manchmal dauert das eine Zeit. Und Jesus Christus hilft uns, hilft euch, hilft uns allen, die wir zu ihm kommen. Wichtig ist, dass wir zu ihm kommen. Geht also immer wieder zurück in Gebet und wendet euch an ihn und sagt ihm, wie ihr euch fühlt. Und Jesus Christus hilft, ja, euch, wir als reuige Sünder sowieso, dafür ist Jesus ja da, dass er uns hilft, als unser liebender himmlischer Vater. Und mit der Zeit ist es so, dauert es dann, wie auch immer, es ist unterschiedlich von Person zu Person, hilft er uns mit der Vergebung, wenn wir Schwierigkeiten damit haben, ja. Manche Dinge, die uns angetan werden oder worden sind, sind ja tief in unseren Herzen und in unserer Erinnerung da und Jesus braucht seine Zeit, uns zu heilen. Aber nicht aufgeben. Ja? Gebt Jesus die Zeit, die er braucht und er hilft uns mit Vergebung vor allem. Ja? Und das ist ein Geschenk. Also nicht abwenden von Jesus, in Jesus' Wort bleiben und sagt ihm immer tagtäglich, wie ihr euch fühlt. Sprecht mit ihm, er ist da und hilft uns. Lieber Jesus, wir danken dir hier für dein Wort. Und dass du uns hilfst mit der Vergebung. Das können wir in einer Kraft nicht tun, anderen vergeben. Das tust du. Sprichst uns ins Herz durch den Heiligen Geist. Und du hast uns ja schon vergeben. Das ist wichtig, das Verstehen. Du hast uns ja schon vergeben. Und du hilfst uns dann, anderen zu vergeben, auch wenn uns das schwerfällt. Oder wenn wir uns selber Schwierigkeiten haben, uns selber zu vergeben. Du hilfst uns. Und wir tun gut daran, uns dir zuzuwenden, tagtäglich. Und dass du uns hilfst und verstehen, dass es manchmal eben auch eine Zeit braucht, dass du uns hilfst mit diesen Gefühlen, Emotionen und was auch immer es ist,